SWR 2 Dschungel mit Roland Wagner. Ganz selbstverständlich werden heute übers Internet Bankgeschäfte erledigt, Bücher bestellt, wird gehandelt und recherchiert. Unsere Kinder laden sich Referate für die Schule aus dem Netz herunter, Musik natürlich auch. Brav sitzen sie vor den Bildschirmen, wie ihre Väter die Manager. Und die Väter des Cyberspace? Das waren Hippies. San Francisco in den 70ern. Im Fillmore West spielten die Grateful Dead. Gleich nebenan, im Winterland, Jefferson Airplane oder Iron Butterfly. Doch in diesem Biotop gab es nicht nur Künstler und Kiffer, Philosophen und Poeten, sondern auch ein kleines Grüppchen mit einem seltsamen Hobby. Jim Warren hieß der Anführer. Und der rief damals, in der linken Hand einen Joint, in der rechten einen Lötkolben, den Homebrew Computer Club ins Leben. Konspirative Meetings und Workshops ließ er gerne in indianischen Schwitzhütten oder nackt badend im wohltemperierten Holzbottich stattfinden. Man bastelte und rechnete. Und man meditierte zwischen Om und Om. Ein Hauch von New Age wehte so von Anbeginn an zwischen all den Bits and Bytes. Auch Apple-Gründer Steve Jobs, damals standesgemäß liiert mit der Protestsong-Ikone Joan Baez, gehörte zusammen mit seinem alter Ego und späteren Geschäftspartner Steve Wozniak zum inneren Zirkel der kalifornischen Computer-Hippies, als man dort die ersten Schaltkreise legte für die digitale Revolution. Sagt mir, wo die Blumen sind, wo sind sie geblieben? Jim Warren war ein Blumenkind wie aus dem Bilderbuch, aber eines mit dem nötigen Organisationstalent. Im April 1977 veranstaltete er die erste seiner bald legendären West Coast PC-Messen. Nachdem die Universitätsleitung von Stanford ihm ihre Räumlichkeiten verweigerte, hatte er schließlich das passende Ambiente gefunden. Er rief seine Gemeinde zur Messe in die dritte der heiligen Hallen des Psychedelic Underground, ins Civic Auditorium in der Grove Street. Und der Publikumserfolg übertraf bei weitem alle Erwartungen. Mehr als 13.000 Computerfreaks stürmten innerhalb weniger Stunden den Saal. Biodynamisches Geflügel, unbehandelte Sojasprossen, indianischer Wildreis und ayurvedischer Hibiskus-Tee. Als Tourneekoch der Hippie-Rock-Kommune Grateful Dead sorgte Charlie Ayers lange Jahre für den kulinarischen Einklang von Speisen und Spirit. Heute allerdings hat er einen anderen Arbeitgeber. Und auch der verlangt von ihm die gleiche ideologisch einwandfreie Kost. In Mountain View, Kalifornien, leitet Ayers die Kantine der Internetsuchmaschine Google. Der alte Küchenchef der Deadheads war nicht der Einzige, der aus der Welt des LSD in die Welt des WWW wechselte. Information wants to be free. John Perry Barlow, einst enger Freund des Grateful Dead-Gitarristen Jerry Garcia und Texter von Songs wie Estimated Profit oder Gentlemen Start Your Engines. Barlow wurde nachmals im Global Village zu einem der rührigsten Propheten des Internet. Regierungen der industriellen Welt, ihr müden Giganten aus Fleisch und Stahl. So beginnt seine Unabhängigkeitserklärung des Cyberspace. Ich komme aus dem Cyberspace, der neuen Heimat des Geistes. Auf den Begriff Cyberspace, den er ins Vokabular der Netzgemeinde eingeführt hat, stieß er übrigens in einem kanadischen Science-Fiction-Roman. Doch davon später mehr. Im Namen der Zukunft bitte ich euch, Vertreter einer vergangenen Zeit, lasst uns in Ruhe. Ihr seid uns nicht willkommen. Wo wir uns versammeln, da besitzt ihr keine Macht mehr. Unsere Welt ist anders. Der Cyberspace besteht aus Beziehungen, Transaktionen und dem Denken selbst. Positioniert wie eine stehende Welle im Netz der Kommunikation. Wir erschaffen eine Welt, die alle betreten können. Ohne Bevorzugung oder Vorurteil bezüglich Rasse, Wohlstand, militärischer Macht und Herkunft. Wir erschaffen eine Welt, in der jeder Einzelne an jedem Ort seine oder ihre Überzeugungen ausdrücken darf, wie individuell sie auch sind, ohne Angst davor, im Schweigen der Konformität aufgehen zu müssen. Auf keinen Fall werden wir Lösungen akzeptieren, die ihr uns aufzudrängen versucht. Und um diesem Bekenntnis Nachdruck zu verleihen, statuierte er gleich ein äußerst heikles Exempel. In China, Deutschland, Frankreich, Russland, Singapur, Italien und den USA versucht ihr, den Virus der Freiheit abzuwehren, indem ihr Wachposten an den Grenzen des Cyberspace postiert. In den Vereinigten Staaten habt ihr mit dem Telecommunications Reform Act gerade ein Gesetz geschaffen, welches eure eigene Verfassung herabwürdigt und die Träume von Jefferson, Washington und de Tocqueville beleidigt. Diese Träume müssen nun in uns wiedergeboren werden. Die US-Regierung hatte die Propagandaseite des Neonazis Ernst Zündel gesperrt. Und ausgerechnet Barlow und seine Mitstreiter sind es gewesen, die jene tiefbraune Homepage gespiegelt und über ihre eigenen Rechner wieder zurück ins Netz stellten. Kommentiert in der Gründung des Free Speech Movement und unter dem piktografischen Zeichen eines kleinen blauen Bandes, das nicht zufällig an das AIDS-Symbol gemahnt. Man kontrolliert Ideen nicht mit dem Versuch, ihre Äußerung zu untersagen. Doch nicht nur für die freie Meinungsäußerung von Weltanschauung bis hin zu faschistischer Ideologie setzt man sich ein. Der Kampf gilt vor allem der naheliegenden drohenden Verkommerzialisierung des World Wide Web. Und auch das steht ganz in der Tradition der Grateful Dead, die bei ihren Konzerten stets die besten Plätze für die Tonbänder der Raubkopierer zu reservieren pflegten. Music and information want to be free. Große Worte und geschliffen formulierte Manifeste. Die Hippies hatten immer schon ein Faible dafür. Und in Fragen der neuen Medien gab es in den 60ern bereits einen in diesen Kreisen viel zitierten Stichwortgeber, der selbst allerdings alles andere als ein Blumenkind gewesen ist und viel lieber als ein erzkatholischer Fundamentalist vorgestellt werden wollte. Seine visionären Sentenzen und vielfältig ausdeutbaren Prophezeiungen passten aber damals offenbar viel besser auf den Flocati als in den akademischen Hörsaal oder auf die Kanzel. Marshall McLuhan, Medienphilosoph aus Toronto und Schöpfer der Rede vom Global Village, sagte in einem Playboy-Interview schon 1969. Der Computer trägt das Versprechen eines technologisch hergestellten Zustands universalen Verständnisses und universaler Einigkeit in sich, eines Vertieftseins in den Logos, das die Menschheit zu einer einzigen Familie verbinden und für dauerhafte Harmonie und Frieden sorgen könnte. Die Integration in einer psychischen Gemeinschaft, die schließlich durch die elektronischen Medien möglich geworden ist, könnte jenes universale Bewusstsein herbeiführen, das Dante vorausgesehen hat, als er prophezeite, dass die Menschen so lange zerbrochene Fragmente bleiben würden, bis sie in einem alles umfassenden Bewusstsein vereint würden. Nach christlichem Verständnis ist das nur eine neue Interpretation des mystischen Leibes Christi. Und Christus ist schließlich die höchste Ausweitung des Menschen. Apropos Playboy. William Henry Gates III., genannt Bill, schildert die Anfangsjahre von Microsoft gerne als ein jugendbewegt ekstatischer Aufbruch zum Soundtrack von Psychedelic Rock. Und in einem Gespräch mit eben jenem investigativen Magazin gestand er tatsächlich einmal, das Windows-Logo, jenes beflügelt dahinschwebende viergeteilte Quadrat, verdanke sich einer Eingebung unter Einfluss von Lysergsäure-Diethylamid. Zumindest dementierte er nicht, als man ihn fragte. Haben Sie jemals in Ihrem Leben LSD genommen? Oh, die Sünden meiner Jugend, die liegen schon lange hinter mir. Was heißt das? Das heißt, es gibt da gewisse Dinge, die ich vor meinem 25. Lebensjahr getan habe. Eine LSD-Geschichte erzählt davon, dass Sie einmal so lange auf einen Tisch gestarrt hätten, bis Sie glaubten, die Ecken der Tischplatte stürzten Ihnen plötzlich entgegen. Aha, man erinnert sich. Heute allerdings gilt ja, wie man weiß, gerade Microsoft, beheimatet in Seattle, der Geburtsstadt von Jimi Hendrix, als erklärter Feind aller freiheitsliebenden Netizens. In a world without walls and fences, who needs gates and windows? Vor allem das im Woodstock-Jahr 1969 von Kent Thompson in den Bell Laboratories und der linken Berkeley University entwickelte, entschieden basisdemokratische Betriebssystem Unix und seine Weiterentwicklung zu Linux durch den schrägen Finnen Linus Torvalds transportierte das alte Unabhängigkeitsideal ins neue Millennium. Während Gates den Quelltext seiner Programme streng unter Verschluss hält, wie seine Brüder im Geiste in Atlanta ihr Browserrezept, ist der Linux-Code dagegen jedem Weltbürger frei und offen einsehbar und Aufforderung an jedermann zu kreativer Mitgestaltung. I'm your masters of war. You that build the big guns. You that build the death planes. You that build all the bombs. Die Grundidee des Internet war, wie oft beschrieben, eine Kopfgeburt des Kalten Krieges. Die Angst davor, dass das damalige Reich des Bösen, die kommunistische Sowjetunion, mit einem einzigen gezielten Nuklearschlag die gesamte Kommunikationsstruktur der US-Armee zerstören könnte, führte zu dem Plan, ein Datennetz aus unendlich vielen Knoten und ohne einen sensiblen Zentralrechner zu konstruieren. Von Beginn an involviert in die Entwicklung des sogenannten ARPANET waren die Universitäten Stanford in San Francisco und die UCLA in Los Angeles. Und damit hatten die Generäle, ob sie es nun wollten oder nicht, allerlei unerwünschte Mitwisser an Bord. Das neue Medium entstand also mitten im Dunstkreis kiffender Freaks. Denn aus diesem obskuren Milieu stammten für die Armeeführung leider Gottes eben auch die genialsten Programmierer. Und auf deren Know-how war man bei einem solch ambitionierten Projekt nun einmal angewiesen. Das bedeutete, dass man in den Parks rund um die Golden Gate von Beginn an mitdiskutieren konnte, wie die schöne neue Welt denn in näherer und fernerer Zukunft aussehen sollte. Und das galt nicht nur für das Reich der Ideen und der Software, auch das Herz der Hardware wurde zusammengelötet im gleichen Ambiente, in dem die ungezählten Garagenbands des Acid Rock ihre Marshall-Verstärker auftreten. She asked me why I'm just a hairy guy. I'm hairy noon and night, hair that's a fright. I'm hairy high and low, don't ask me why, don't know. It's not for lack of bread. Like the grateful dead. Eins jedenfalls, das steht fest. Das Who is Who der PC- und Internetpioniere ging äußerst selten zum Friseur. Jonathan Poston, der Sandalen- und Pferdeschwanz tragende Godfather of Internet, arbeitete in Stanford schon in den 60ern für das ARPANET-Projekt und gehörte so zu den von Anfang an in alles Eingeweihten. Er schuf später die Grundlagen für die noch heute praktizierte Verwaltung von Homepage-Adressen. Whitfield Diffie, gleiches Modell, entwickelte das Präsentationsprogramm PowerPoint, natürlich zunächst nur kompatibel mit dem politisch korrekten Apple Macintosh. Auch sein pfiffiges Verschlüsselungsprogramm Public Key sollte eigentlich einzig dem Zweck dienen, staatlicher Schnüffelei in E-Mail-Korrespondenzen Einhalt zu gebieten. Der erste Virenjäger, John McAfee, tingelte jahrelang mit seiner Software im klapprigen Campingbus durch die USA, ehe ihn die grassierende Hackerpanik in den 90ern plötzlich und unerwartet unverschämt reich machen sollte. Er widmete sich der digitalen Vernetzung indianischer Siedlungen. Heute ist er stolzer Großgrundbesitzer in Colorado und ein kleines Zubrot verdient er sich nebenher auch noch als Yoga-Lehrer. Auch die ersten Internetcafés als Szenetreffs gab es natürlich in Haight-Ashbury, San Francisco. Und wo anders als in Kalifornien wäre wohl jemand auf die Idee gekommen, das, was man dort tat, Surfen zu nennen. Populär wurde die faszinierende Welt der Elektronenhirne vor allem durch Kultfilme aus dem Genre der Science-Fiction. Ein Rechner steht im Mittelpunkt von Dark Star. Und natürlich, vor allem spielt er eine Hauptrolle in Stanley Kubricks 2001 Odyssee im Weltraum. Dazu eine kleine Denksportaufgabe. HAL. Sie erinnern sich. H-A-L also hieß Kubricks renitenter Computer. Und nun rücken Sie doch im Geiste einmal jeden dieser drei Buchstaben um eine Stelle weiter im Alphabet. Aha. IBM. Auch das Wort Cyberspace entstammt ja, wie bereits erwähnt, einer Science-Fiction-Story. Im Orwell-Jahr 1984 publizierte William Gibson seinen Roman Neuromancer, in dem er eine düstere Zukunft schildert, in der reale und virtuelle Welt untrennbar ineinander verschlungen sind und in welcher die wüsten Cyberpunks ihr Unwesen treiben. From space can you see how much earth is burning? Smoking out the innocence inside the child. It's the age of destruction. Kürzlich tauchte in den Archiven des Fernsehsenders CBC eine alte Reportage auf. Gedreht am 4. September 1967, der Sommer der Liebe neigte sich gerade seinem Ende entgegen, porträtierte ein Kamerateam das muntere Treiben kanadischer Hippies. Am Beispiel eines 19-Jährigen, eines angehenden Schriftstellers. William Gibson höchstpersönlich. Die Internetpostille Telepolis berichtete 1999 vom Camp des Chaos Computer Club in Altlandsberg bei Berlin. Sie verbringen ihr Leben zwar größtenteils im Netz, aber der leibhafte Anblick verschafft schnell Klarheit über den kulturellen Kontext. Hier blüht die Hippie-Kultur. Natürlich nicht in Reihenform, sondern in einer spezifischen Weiterentwicklung. Einer Entwicklung, die die Verwirklichung einer humaneren Welt durch Verweigerung des Strebens nach materiellem Wohlstand und Karriere und die Beseitigung bürgerlicher Tabus mit Hightech zusammendenkt und lebt. Freie, friedvolle Naturbezogenheit und Glückserleben in Liebe, Musik, Rauschmittelgenuss, am besten mit einer 34-Megabit-Anbindung ans Internet und einem eigenen Raumschiff? Eine der kultverdächtigen Gruppen auf dem Camp waren die Cyberpunks in der Bay Area um San Francisco beheimatet. William Gibson ist an allem schuld, schmunzelt John Gilmore. Der 44-Jährige im Batikrock hat gut lachen. Mehr oder weniger aus Versehen zum Sun-Millionär geworden, kann er sich nun ungestört seiner politischen Arbeit widmen und hat dabei auch noch gute Ratschläge für die aufmerksamen Kids parat. In Vorträgen mit Titeln wie Unfug macht Karriere wird die frohe Botschaft verkündet, eine Gratwanderung zwischen kapitalistischer Raffinesse und politischem Engagement, wird dem Nachwuchs beigebracht, wie wichtig es ist, nicht nur Kisten zu hacken, sondern auch mit der richtigen Attitüde Social Engineering zu betreiben. Zwar gab es unter den Musikern des deutschen Krautrock eine ganze Reihe passionierter Elektronikfreaks, allen voran die Kölner Stockhausen-Schüler der Combo Can, doch die politische Avantgarde hierzulande bestimmte, je grüner sie wurde, umso kompromissloser. Jute statt Joystick. Ihre Sorgen waren, wie sich bald zeigen sollte, durchaus berechtigt. Vor allem die vor dem großen Bruder. Doch verbaute man sich damit zugleich einen kreativeren Zugang. Die Ökoszene vertrieb Hightech mit Knoblauch und zunehmend auch mit dem Kreuz. Computer galten als Inbegriff der Entfremdung und Kontrolle. Vielleicht müsste man den PC mit Grasfaserkabel und anthroposophisch verträglicher Tastatur ausstatten. Heißt es in Daniel Kullers Biografie über den deutschen Hacker-Guru Wau Holland. Unter dem Titel Der Phrasenprüfer schreibt er weiter: Mit Wau wehte ein bisschen von den 60ern und sehr viel von der untergründigen Hälfte der 70er herein. In der digitalen Subkultur gab es also auch hierzulande durchaus Vordenker, welche die 68er-Ideale hochhielten und auch weitergaben. Allen voran, mit Latzhose, Jesuslatschen, Wollpullover und naturbelassenem Körpergeruch, Herwart Holland Moritz, genannt Wau Holland. Mitbegründer und bis zu seinem Tod im Jahr 2001 Spiritus Rector des legendären Chaos Computer Clubs, der im September 1981 im Gebäude der Taz gegründet wurde. Während die grüne Linke allein das Bild eines Weltfremden im Dämmerlicht seines Desktops verspargelten, sich von kalter Pizza und warmer Cola nährenden Nerds heraufbeschwor, inspirierte der Heimcomputer andernorts Zippis oder Cyberpunks dazu, auf vollkommen neue Arten und Weisen gegen die staatlichen Obrigkeiten zu Felde zu ziehen und Großkonzerne, wenn möglich, in den Ruin zu treiben. Einlocken, frohlocken, auslocken. Wenn das rauskommt, wo wir reinkommen, kommen wir da rein, wo wir nicht mehr rauskommen. Und auch hier verfasste man nach amerikanischem Vorbild sogleich das ein oder andere Manifest. Besagter Wau Holland, politisch geschult in marxistischen Kadergruppen und poetisch als Autor der Taz, veröffentlichte die erste deutsche Hackerbibel. Alle Informationen müssen frei sein. Öffentliche Daten nützen, private Daten schützen. Misstraue Autoritäten, fördere Dezentralisierung. Der Zugang zu Computern sollte unbegrenzt und vollständig sein. Man kann mit einem Computer Kunst und Schönheit schaffen. Beurteile einen Hacker nach dem, was er tut und nicht nach üblichen Kriterien wie Aussehen, Alter, Rasse, Geschlecht oder gesellschaftlicher Stellung. Computer können dein Leben zum Besseren verändern. Von der Justiz mehr als einmal des groben Unfugs bezichtigt, beharrte er immer darauf, dass das, was er mache, kein grober Unfug sei, sondern ganz im Gegenteil feiner Fug. Andernorts jedenfalls hatte die Linke viel eher und geschlossener das subversive Potenzial des neuen Mediums erkannt und sofort damit begonnen, es eigenmächtig und querdenkend auszuloten. Sogar Tim Leary, der LSD-Papst der 60er, verkündete plötzlich neben seinem altbekannten Turn on, tune in and drop out nun auch eine digitale Version seines Credos zur Bewusstseinserweiterung. Turn on, boot up and check in. Die auf Computer- und Heimkommunikationszentralen aufbauende Informationsgesellschaft vervielfacht die menschliche Intelligenz zu einer bisher unvorstellbaren Größe. Selbst der Ur-Hippie überhaupt, Ken Kesey, Kopf der ersten Aussteigerkommune und weltberühmt als Autor der irren Geschichte Einer flog über das Kuckucksnest, ergriff jede Gelegenheit, auf Cyber-Happenings aufzutreten und sich wort- und gestenreich zu seiner unheilbaren Internetsucht zu bekennen. Dr. Timothy Leary hatte, wie immer, beschlossen, weiter zu gehen als alle anderen. Als er, schwer erkrankt an Krebs, spürte, dass es mit seinem Leben bald zu Ende sein würde, verfügte er, dass sein Ableben über Live-Kameras online in alle Rechner übertragen werden sollte. Das globale Dorf sollte auf spektakuläre Weise von ihm Abschied nehmen. Und tatsächlich gab es wochenlang Bilder aus seinem Sterbezimmer zu sehen. Bis seine Familie schließlich doch das Auge der Webcam pietätvoll schloss, noch ehe er seinen letzten Atemzug getan hatte. Die Zeitungen bekamen kurz darauf aber dennoch ihre Schlagzeile. Erste Weltraumbestattung. Gando, Gran Canaria. Zur ersten Weltraumbestattung hat eine amerikanische Trägerrakete die sterblichen Überreste von 24 Menschen von den Kanarischen Inseln aus ins All geschickt. Unter den Toten, deren Asche auf die Weltraumreise ging, waren der legendäre Star Trek-Autor Gene Roddenberry und Timothy Leary. Die Rakete Pegasus XL war mit 2 Dutzend Mini-Urnen an Bord, mit Hilfe eines Flugzeugs vom Typ Lockheed Tristar auf eine Höhe von 11.000 Metern gebracht worden. Dort klinkte sich die am Bauch der Maschine angebrachte Rakete aus. Die Kleinsturnen hatten etwa die Größe von Lippenstiften und werden in einigen Monaten oder Jahren als Sternschnuppen im Orbit verglühen. ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Besagter Gene Roddenberry übrigens, der arbeitete vor seiner Karriere als Film- und Fernsehautor bei der Los Angeles Police. Ironie des Schicksals, ausgerechnet als Drogenfahnder auf Learys Fährten. Kurz vor seinem Tod spielte Leary noch in einem Film über die Tochter des englischen Schriftstellers Lord Byron, einem Professor. Ada Lovelace, geborene Byron, gilt als mathematisches Genie und Miterfinderin unserer modernen Computersprache. Wir werden im Cyberspace eine Zivilisation des Geistes erschaffen. Möge sie humaner und gerechter sein als die Welt, die eure Regierungen bislang errichteten. John Perry Barlow, Davos, Schweiz, den 8. Februar 1996. Die wahren Väter des Internet, Hippies im Cyberspace, von Lutz Neizert. Mit Jannik Petri, Gerd Andresen und Hubertus Gerzen. Realisation Andrea Mamitsch, Bibi Kottkamp und Günther Maurer.